Ja, sag mal, was ist denn da schon wieder los? Also, moin, hier ist der Karl aus dem Podcast-Versuchslabor, der Praktikant, ne? Also, ich habe hier so ein Zettel liegen vom Chef, da steht drauf: Brombeerfalter 150 Ausrufezeichen, mach mal was. Ja, das habe ich erstmal ein bisschen geguckt, so im Internet, und habe gesehen, tatsächlich, der Brombeerfalter, der macht hier seine 150. Sendung jetzt schon bald. Da habe ich mal kurz überlegt, Brombeerfalter, wer war das denn noch? Und dann ist mir eingefallen, stimmt, das ist doch der, der wohl da immer so mit dem Bus durch die Gegend fährt und der dann irgendwie auch kochen tut und so. Und dann habe ich weitergeguckt, dann habe ich gesehen, tatsächlich, dann habe ich sogar auf dem Topfsuch-Deckel-Podcast, habe ich den drauf, weil da hat er mitgemacht beim Kochduell. Und so ein Stipo oder so Dingen macht er auch noch nebenher. Also, da ist ja ganz toll. Und 150 Sendungen hat er schon aufgenommen. Mei, das musste auch erstmal schaffen, ne? Und es ist überhaupt niemals nicht langweilig gewesen. Ich habe mir dann mal alles so ein bisschen angehört. Also, ganz, ganz wunderbare Geschichte, lieber Daniel, was du da machst. Ich hoffe mal, ich darf Daniel sagen, oder? Ja. Also an der Stelle einen ganz lieben Gruß aus dem Podcast-Versuchslabor, auch vom Chef, der hat heute keine Zeit, der muss irgendwie mit seiner komischen Blaskapelle da irgendwie proben. Jo, dann bleibt das halt an mir immer hängen, aber du, ganz ehrlich, so unter uns, ne, ich höre heimlich auch deinen Podcast. Ich habe den sogar in meinem kleinen Podcatcher da auf meinem Schlautelefon, was ich hab, ne. Also mal lieber, mach es gut und weiter so, ne? Man sagt immer so schön, auf die nächsten 150. Jo, schauen wir mal, was draus wird, ne? In dem Sinne, mach es gut.